Achtung Volkshochschule, Bäckerei und Co. Dem Motto folgend, der Österreicher unterscheidet sich vom Deutschen durch die gemeinsame Sprache, gibt es natürlich auch Fälle, wo ein und dasselbe Wort in Österreich etwas anderes bedeutet als in Deutschland. Die Extrawurst ist in Österreich zum Beispiel eine eigene Wurstsorte und eine Allüre, eine Ausnahme. In Deutschland ist sie nur Letzteres. Wenn in Österreich einer läuft, dann rennt er. Wenn hingegen Deutsche laufen, dann gehen sie oft nur zu Fuß. Die Bäckerei ist in Deutschland wie in Österreich eine Bäckerei, also ein Wirtschaftsunternehmen. In Österreich bezeichnet das Wort aber auch noch das süße kleine Backwerk. In Deutschland kann man nur einen Streit schlichten. In Österreich kann man auch Hemden in einen Kasten schlichten. Zurück nun zur Praxis. Sollte ein nächtlicher Besuch an einem Würstelstand doch zu aufreibend sein oder kommunikativ noch zu schwierig, dann empfehlen wir den Besuch eines Heurigen.